Hier ist der Saarländische Rundfunk. Liebe Hörspielfreunde, wir spielen den tollen Tag oder Figaros Hochzeit von Beaumarchais, dem Dramatiker, Börsenmakler, Uhrmacher und Politiker, der durch die Aufführung dieses Stückes zum Ausbruch der Französischen Revolution beigetragen haben soll. Die Handlung spielt in den verschiedenen Räumen des Schlosses Graf Almavivas in der Nähe von Sevilla, im Park, im Rosengarten, dem Schlossgang und zum Ende auf der Hochzeitsterrasse. Die einzelnen oder mehrstimmigen Glockenschläge der verschiedenen Turmkirchen, Schloss- und Kaminuhren zeigen uns den Stundenablauf dieses tollen Tages an. Wir beginnen früh um 7 Uhr, wenn das ganze Schloss noch schläft, in einem improvisierten Dienerzimmer, das noch nicht eingerichtet ist. Susanne sitzt auf einer Kiste und näht an ihrem Brautschleier. Figaro rutscht auf den Knien herum und misst den günstigsten Platz für das Bett aus, das ihm der Graf geschenkt hat. 10, 12, 15. Du, wie gefällt dir der Schleier jetzt? Oh, unvergleichlich hübsch und unvergleichlich jungfräulich. Mhm. Das sind 17, 39, 40. Hoffentlich wird er noch fertig. 70, 90. Sag mal, was rechnest du denn da, mein Liebe? Ich berechne, Susannchen, ob das wunderbare Bett, das uns der gnädige Herr schenkt, in dieses Zimmer passt. In dieses Zimmer? Seine gräfliche Gnaden treten es uns ab. Du, das will ich nicht. Warum? Weil ich es nicht will. Und warum nicht? Och, es gefällt mir nicht. So, was in aller Welt hast du gegen dieses Zimmer einzuwenden? Das bequemste für uns im ganzen Schloss, gerade zwischen der Herrschaft. Nachts, wenn Madame deiner bedarf, läutet sie dort und zzz, mit 2 Katzensprüngen bist du bei ihr. Hat der gnädige Herr irgendwelche Wünsche, so klingelt er auf dieser Seite und hopp, hopp, hopp, in 3 Bocksprüngen bin ich bei ihm. Sehr gut. Aber wenn er nun eines Morgens seine Glocke schwingt und dich recht lange und weit von hier wegschickt, mit 2 Katzensprüngen ist er an meiner Tür und hopp, mit 3 Bocksprüngen. Was willst du damit sagen? Graf Almaviva ist es müde geworden, Ausflüge in die Umgebung zu unternehmen. Er bevorzugt neuerdings sein Schloss. Oh, aber nicht wegen seiner Frau, verstehst du? Oh nein. Er meint wohl, dieses Zimmer eigne sich für seine Absichten. Das hat mir Basilio hinterbracht. Beim Unterricht? Ja, das sind so seine Lektionen. Wahrlich ein feiner Musiklehrer. Oh, wenn jemals ein Stock, ein Taktstock Ballett getanzt hat auf seinem verdammten Buckel, dann... Oh, du hast wirklich geglaubt, mein guter Figaro, dass ich meine Aussteuer nur dir zuliebe. Zum Lohn für deine Verdienste bekomme. Du musst wissen, die ganze Mitgift hat er mir nur geschenkt, damit er sein altes Herrenrecht... Ja, ich weiß. Wenn er das abscheuliche Vorrecht, mit jeder Braut seines Gesindes die erste Nacht zu verbringen, bei seiner Hochzeit nicht abgeschafft hätte, würde ich dich nie auf seinem Grund und Boden heiraten. Ja, damals hat er es abgeschafft. Seit gestern bereut er es und heute Abend will er es ganz im Geheimen bei deiner Braut wieder durchsetzen. Deshalb hat er mich auch für heute Abend gebeten... Um ein trauliches Viertelstündchen? Unter 4 Augen. Gibt es denn kein Mittel, einen vornehmen Wilddieb, der uns ins Gehege einbricht, abzufangen? Gibt es denn gar kein Mittel? Oh, die Frau Gräfin ist aufgestanden. Sie hat es mir auf die Seele gebunden, dass ich die Erste sein müsste, mit der sie an meinem Hochzeitsmorgen spricht. Ja, mit einer Braut am Hochzeitsmorgen reden soll verlassenen Frauen Glück bringen. So, ich muss zu ihr, adieu. Und denk hübsch darüber nach, wie wir uns aus der Schlinge ziehen. Ja, ja, ja. Einen Kuss, ehe du gehst. Heute meinen Liebhaber küssen? Was wird denn morgen mein Mann dazu sagen? Ach, Susanne, meine Liebe zu dir... Oh, wann wirst du endlich aufhören, mir vom Morgen bis zum Abend von deiner Liebe zu reden? Sobald ich sie dir vom Abend bis zum Morgen werde beweisen können. Ach, ein charmantes Geschöpf. Voll Lustigkeit, Witz, Liebenswürdigkeit und Geschmack. Und so begehrenswert, nicht wahr, Herr Graf? Ja, jetzt begreife ich, warum Sie mir, Ihrem Hausmeister, Ehren erweisen, von denen Ihr sich nichts hat träumen lassen. Warum Sie mich auf Ihren Gesandtschaftsboss nach London mitnehmen und zum Depeschenreiter ernennen wollen. Ich verstehe, Herr Graf. 3 Beförderungen auf einmal. Sie Gesandter, ich Ihr politischer Kurier und Susanne, Dame vom Geheimdienst. Und während Sie mich über Stock und Stein galoppieren lassen, finden Sie für sich und meine Frau geebnete Wege. Während ich mich abschinde zum Ruhm Ihrer Familie, werden Sie gnädig zum Wachstum der meinigen beitragen. in London zu gleicher Zeit die Angelegenheit Ihres Herrn und Dieners besorgen wollen, das nennt man Überschreitung der Amtsbefugnisse. Gleichzeitig den König und mich vertreten, das ist um die Hälfte zu viel. Oh, gibt es denn gar kein Mittel? Wenn es mir gelänge, diesen ausgekochten Fallensteller selbst so zu Fall zu bringen, dass mir dabei noch sein Geld in die Tasche springt. Ja, jetzt bin ich in meinem Element. Also, aufgepasst, Freund Figaro, hier ist das Mittel. Zunächst die ältliche Dame Marceline, die Gouvernante, beiseite stellen, die nach mir so liebeshungrig ist wie der Teufel. Dann das Geld und die Hochzeitsgeschenke einsacken, dann dem Grafen ein Bein stellen und... Ah, sieh da. In der Schlossallee kommt Herr Dr. Bartolo aus Sevilla. Ja, jetzt erst wird's ein dicker Spaß. Diese Hitze, diese Hitze. Ha, guten Morgen, Monsieur. Morgen, Monsieur. Eine Hitze. Ja, ja, es ist heiß, heiß, es ist sehr heiß. Hat die meine Hochzeit mit Susanne hierher geführt, Monsieur? Nein, durchaus nicht. Ach, es wäre auch wahrhaftig zu großmütig. Jawohl, Monsieur, und es wäre auch zu dumm. Habt ihr sonst noch was Unangenehmes zu sagen? Seid ihr ärgerlich, Doktor? Oh. Ah, guten Morgen, Marceline. Wie geht's? Haben Sie noch immer Lust, gegen mich zu prozessieren? Wenn man sich nicht mehr liebt, braucht man sich nicht gleich zu hassen. Adieu. Was heißt das? Ich beziehe mich dabei auf den Doktor. Was heißt das? Ja, das wird sie euch erklären. Oh, oh, diese Hitze. Setzen wir uns. Wer hat mich denn in diesem Schloss so dringend nötig? Ist dem Grafen etwas passiert? Nein, Doktor. Oder der Gräfin? Sie verzehrt sich, wie immer. Gott sei Dank. Weswegen? Ihr Gatte vernachlässigt sie, wie immer. Wie immer. Aber was habe ich damit zu schaffen? Sind Sie immer noch so langsam, Doktor, dass man sterben könnte, ehe Sie einem zu Hilfe kommen? Ich verstehe nicht. Und dass gewisse Leute heiraten, ehe Sie es verhindern? Immer noch nicht. Heute zum Beispiel verheiratet der Graf seine Susanne an unseren Figaro. Notwendigkeiten, die seine gräfliche Gnaden wohl selbst verursacht haben. Nicht ganz. Der Herr Graf wünscht das junge Glück mit der jungen Frau auf seine Weise zu teilen. Diesen Handel traue ich dem Badergesellen zu. Basilio sagt mir... Ist dieser Schuft auch hier? Was tut denn der da? Alles Böse, dessen er fähig ist. Aber das Schlimmste ist seine plötzliche Leidenschaft für mich. Die hätte ich mir an ihrer Stelle längst vom Leib gehalten. Wie denn? Ich hätte ihn geheiratet. Grausam. Aber warum haben Sie mich nicht so vom Leib gehalten? Waren Sie mir das nicht schuldig? Wieso? Oder wenn nicht mir, dann dem kleinen Emanuel? Da höre ich wohl ein Glöcklein klingeln. Hast du mich deshalb aus Sevilla hierher zitiert, um mir vom kleinen Emanuel zu erzählen? Nein, mein Lieber. Aber wenn du schon nicht so viel Anstand hattest, mich in Erinnerung an unsere früheren Beziehungen zu heiraten, dann verhilf mir wenigstens heute zu einem anderen Mann. Mit tausend Freuden. Wer soll denn der von Gott und den Frauen verlassene Glückliche sein? Der Junge, der Lebenslustige, der... Liebenswürdige. Liebenswürdige. Figaro! Ja, ihr. Niemals verdrießlich, immer guter Laune. Verjubelt er die Gegenwart und kümmert sich ebenso wenig um die Zukunft wie um die Vergangenheit. Großzügig, übermütig, freigebig. Ah, vor allen Dingen freigebig, freigebig. Wie ein Dieb. Aber ich höre, er möchte Susanne heiraten. Die kriegt ihn nicht. Und du musst mir helfen, ein Eheversprechen durchzusetzen, das ich schwarz auf weiß von ihm besitze. Und mein Plan? Selbst die abenteuerlustigste Frau sagt sich, sei schön, wenn du kannst. Züchtig, wenn du magst. Aber wahre deinen guten Ruf. Denn den brauchst du immer. Er ist für eine Frau von der äußersten Wichtigkeit. Gut. Und weiter? Wir drohen also, Susanne, dass wir unter die Leute bringen, wie der Graf ihr nachstellt. Das verstehe ich nicht. Wozu soll das führen? Sie wird den Grafen abweisen und aus Rache wird er meinen Protest gegen ihre Verbindung mit Figaro unterstützen und meine Heirat ist gesichert. Bravo. Still, da kommt sie. Susanne. Schönes Suschen. Wir sprachen gerade von Ihrem Glück. Von Figaros Glück. Vom jungen Glück. Auf Wiedersehen. Ohne in diesem Zusammenhang vom gnädigen Herrn und seinem Glück zu sprechen. So was erwähnt man nicht, Mademoiselle. Madame, Sie haben doch stets eine kleine bittere Pille in Bereitschaft. Ach, worin soll die Pille bestehen? Mein Gott, ist es denn nicht recht und billig, in ein liberaler Gebieter die Freude, die er seinen Dienern verschafft, ein wenig mitgenießen möchte, Mademoiselle? Mitgenießen, Madame? Ja, Mademoiselle. Glücklicherweise, Madame, ist Ihre Eifersucht ebenso bekannt, wie Ihre Ansprüche auf Figaro hinfällig sind, Madame. Das werden wir ja sehen, hübsche Verlobte unseres Figaro und heimliche Braut des gnädigen Herrn. Sie sind eigentlich eine schöne Person. Danke, Madame. Aber doch nicht schön genug, um Madame nicht ärgern zu können, bitte. Und überdies so sehr respektabel. Oh, Madame, das überlasse ich dem Teufel und Ihnen, seiner Großmutter. Dem Teufel, seiner... Och, unverschämt. Sie sind unverschämt, Mademoiselle. Madame. Ekelhaftes Frauenzimmer. Weil sie ein bisschen was gelernt hat und weil sie als Erzieherin die Jugend der Frau Gräfin verbittern half, da glaubt sie, sie könne jetzt das ganze Schloss kujonieren. Aber ich fürchte mich nicht vor deinen Machinationen. Solche Beleidigungen lassen mich kalt, ganz kalt. Jetzt habe ich mich doch so aufgeregt, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich wollte. Ach so, ja, das Kleid bügeln. Oh, was machst du denn da, Cherubin? Ach, Susannchen, seit 2 Stunden lauere ich auf den Augenblick, dich allein zu finden. Ach. Na und, ach. Ach, du verheiratest dich und ich muss weg. Wieso treibt meine Hochzeit den Pagen des Grafen aus dem Haus? Ach, Susanne, er hat mich entlassen. Es ist nicht zu fassen. Doch, er hat mich gestern bei deinem Cousinchen Fanchette gefunden. Hinaus, hat er geschrien. Hinaus, du! Ich traue mich gar nicht, das Wort vor dir zu wiederholen. Du bleibst keine Nacht mehr in meinem Schloss. Und wenn es der Frau Gräfin nicht gelingt, ihn umzustimmen, dann ist's vorbei. Ach, Susannchen, dann werde ich dich nie mehr sehen. Mich? Wieso mich? Ach so, jetzt bin ich wohl an der Reihe. Na, ich denke, du schwärmst für die Frau Gräfin. Ja, auch. Ach, Suschen, sie ist ja so schön und edel, so würdig und so erhaben. Ach, was bist du glücklich und beneidenswert, sie jeden Augenblick sehen, sie sprechen zu können, sie am Morgen Stück für Stück ankleiden. Am Abend Stück für Stück. No. Oh Gott. Auskleiden zu dürfen. Was hast du denn da in der Hand? Ach ja, das ist das glückliche Häubchen, das nachts ihre Haare bedeckt und das beneidenswerte Band, das ihre Brust umfasst. Oh, gib mir's. Was fällt dir ein? Sag ihr, du hast es verlegt, verloren. Sag ihr, was du willst. Her damit. Gib's sofort zurück. Ich gebe dir dafür meine Romanze. Ich lese sie dir vor, wenn du willst. Du bist wohl verrückt geworden, was? Du glaubst wohl, du sprichst mit deiner Fanchette, du Rotznase. Bei ihr überrascht man dich, für die Gräfin schwärmst du und mir machst du noch obendrein schnell im Vorbeihüpfen den Hof. Du, das ist wahr. Beim bloßen Anblick einer Frau schlägt mein Herz. Herz. Und der Drang zu irgendwem, ich liebe dich zu sagen, ist so stark, dass ich es zu mir ganz alleine sage. Steht alles in der Romanze drin, wenn ich im Park herumlaufe. Oder zu deiner Herrin, zu dir, zu den Bäumen, zu den Wolken, zum Wind. Gestern zum Beispiel sogar zu Marcelinen. Was? Marcelinen? Warum nicht? Sie ist ein Weib, eine Frau, ein Weib. Ach, was sind das für wundervolle Worte. Also genug jetzt, gib mir das Band her. Nicht um die Welt. Oder für 1000 Küsse. 1000 Ohrfeigen kannst du haben. Gut, ich werde dem gnädigen Herrn sagen, Sie haben wohlgetan, Herr Graf. Befreien Sie uns von dem kleinen Scheusal. Schicken Sie Cherubin zu seinen Eltern zurück. Adieu. Adieu. Oh Gott, der Graf. Schnell, versteck dich hinter dem Lehnstuhl. Oh, guten Morgen, Herr Graf. Guten Morgen, Susanne. Guten Morgen. Verwirrt, Susanne? Ja, ein wenig. Das kleine Herzchen in großer Erregung, soll es beruhigen? Oh, gnädiger Herr, wenn man Sie hier mit mir fände, heute... Hör zu, Susanne, du weißt doch, welch lebhaften Anteil ich an deinem Glück nehme. Ich hoffe, Basilio habe es nicht unterlassen, dir die Empfindungen zu schildern, die ich für dich hege seit langer Zeit. Hörst du, Susannchen? Ich möchte nichts hören. Du musst. Weißt du schon, dass mich der König zum Botschafter in London ernannt hat? Ich nehme Figaro mit. Und da es die Pflicht einer Frau ist, ihrem Gatten zu folgen... Oh, wenn ich doch nur den Mund aufmachen dürfte. Mach ihn ruhig auf, mein Kind. Rede, mein Liebling. Mache Gebrauch von einem Recht, das du über mich haben sollst, fürs ganze Leben, wenn du willst. Ich will es nicht, gnädiger Herr, ich will es nicht. Oh, bitte, gehen Sie doch, ich bitte Sie. Ach, jetzt weiß ich schon nicht mehr, was ich eigentlich sagen wollte. Wir sprechen von der Pflicht der Frauen. Ach ja, als der gnädige Herr Graf bei seiner Hochzeit bei seiner Hochzeit der gnädigen Frau Gräfin zuliebe auf ein altes Recht verzichtete, das den jungen Mädchen auf dem Gut eine gewisse Pflicht... Ach, du sprichst von dieser Pflicht? Ja, Exzellenz, von einer sehr traurigen Pflicht. Oh, für mich war sie gar nicht so traurig, Susannchen. Und wenn du heute Abend in der Dämmerung, nur um davon zu plaudern... Natürlich in den Garten kommen wolltest, ich würde diese kleine Gunst mit einem hohen Preis... Oh Gott, ausgerechnet Basilio! Aber irgendwo muss er doch sein, irgendwo! Der braucht mich hier nicht zu sehen. Schnell hinter den Sessel! Nein, nein, nicht hinter den, hinter diesen! Haben Sie den gnädigen Herrn nicht gesehen, Mamsell? Ach, warum soll denn gerade ich ihn gesehen haben, Basilio? Wenn Sie ein wenig vernünftiger wären, würden Sie sich über meine Frage nicht wundern. Figaro sucht ihn. Dann sucht er jemanden, der ihm nichts Gutes will. Heißt das, einem Mann nichts Gutes wollen, wenn man seiner Frau wohl will? Seiner Frau wohl will, korrupter Kuppler. Was verlangt man denn Besonderes von Ihnen? Doch nur das, was Sie sowieso im Begriff sind, an einen Mann zu verschwenden. Oder nicht? Empörend. Glauben Sie nur nicht, der Meister Figaro sei ein Hindernis, das dem gnädigen Herrn im Weg steht. Und auch der kleine Page ist keines. Boshafter Kerl. Der kleine Page, der noch heute Morgen hier herumscharwenzelte. Ist es vielleicht nicht so? Na, packen Sie sich endlich. Ich habe zu bügeln für Madame und zu nähen für mich. Und ist die Romanze, mit der er so geheimnisvoll tut, etwa nicht für Sie? Doch, für mich. Wenn er sie nicht für Madame gedichtet hat. Man sagt, dass er, wenn er bei Tisch serviert, die Frau Gräfin mit Augen ansieht. Oh, mit Augen. Das ist ein gewagtes Spiel. Der gnädige Herr versteht mit Augen keinen Spaß. Und Sie sind ein niederträchtiges, gemeines Klatschmaul. Ich sage es ja nur, weil alle Welt davon spricht. Wovon spricht alle Welt? Mein Gott. Der Herr Graf, ich bin untröstlich, gnädiger Herr, geredet zu haben, so dass Sie es hören konnten. Aber wie konnte ich ahnen, dass Sie sich hier verborgen hielten? Wo steckt Cherubin? Ich lasse das ganze Schloss durchsuchen, wenn er nicht augenblicklich vor mir erscheint. Hat er etwas angestellt? Ein Wüstling ist er. Ich habe ihn gestern mit der Gärtnerstochter überrascht. Mit Fanchette? In ihrem Zimmer. Das Maß ist toll. Nach Hause mit dem Kadetten. Wo steckt er? Susanne, du weißt es. Och, gnädiger Herr. Heraus mit der Sprache. Um die Wahrheit zu sagen, gnädiger Herr, er ist hier. Hier? Mhm. Dann müsste ich ihn ja sehen. Aus Furcht vor Ihnen, gnädiger Herr, hat er sich hinter jenem Sessel versteckt. Komm hervor, Cherubin, hier gibt's nichts mehr zu verbergen. Exzellenz, ich bitte tausendmal... Maul gehalten! Stillgestanden! Hier also dreht er sich herum. Ist das die Dienstauffassung eines Kadetten? Unverbesserlich! Er wagt es, sich der ersten Kammerfrau zu nähern, der Braut seines besten Freundes. Aber ich werde nicht dulden, dass Figaro ein Mann, den ich schätze und liebe, ein Opfer einer Betrügerei werden soll. Wie konnte er sich unterstehen, hier einzudringen? Es geht hier weder um Betrug noch um Opfer. Er kam, um mich zu bitten, die Frau Gräfin zu bewegen, Sie, Herr Graf, um Gnade für ihn anzuflehen. Ihr plötzliches Erscheinen, gnädiger Herr, hat ihn so erschreckt, dass er sich hinter jeden Sessel versteckt. Und ich verbarg mich hinter diesem, als ich die Begegnung mit Basilio zu vermeiden suchte. Komisch, wie? Aber mir macht er nichts vor. Ich weiß, was dahinter steckt. Betrug und Verräterei. Aber das hat nun ein Ende. Es bleibt dabei, der Kadett wird nach Hause geschickt. Ich will ihn im Schloss nicht mehr sehen. Und du, Susanne, wirst dich nicht verheiraten. Oh. Ich kann es nicht verantworten, dass der ehrliche Figaro eine solche Frau bekommt. Herr Graf, die gnädige Frau Gräfin sucht Sie überall. Hast du ihr gesagt, dass ich meine Susanne? Natürlich. Was? Natürlich habe ich ihr das nicht gesagt. Ich habe es ja selbst nicht gewusst. Die gnädige Frau Gräfin wartet auf den Herrn Grafen im Rosengarten. Gut. Oh, Jetzt ist wohl alles verloren, Figaro. Nein, alles gewonnen. Lauf, erzähl der Gräfin, dass der Graf bei dir war und sag vor allem, sie möchte ihn beeinflussen, unsere Hochzeit vorzuverlegen und so schnell wie möglich die Eheverträge zu unterzeichnen. Hast du verstanden? Ja. Ja, dann lauf, lauf. Nur Zeit gewinnen, Zeit gewinnen. Den Stundenzeiger unseres kleinen Festes vorrücken, das heißt, unsere Hochzeit vorverlegen. Aber das kann nur die Gräfin erwirken. Schon gut, Susanne. Wir werden sehen, was sich tun lässt. Ich denke, das Verlangen unserer Leute ist gar nicht so unvernünftig. Was wollen Sie eigentlich? Wozu diese Versammlung? Gnädiger Herr Graf, Ihre Untergebenen, gerührt über die Aufhebung eines die Jungfern und Mägde berührenden Vorrechts des gnädigen Herrn. Ach, dieses Vorrecht besteht doch schon lange nicht mehr. Auf das Sie damals verzichtet haben, als Sie die gnädige Frau Gräfin heirateten. Nun also, was willst du eigentlich sagen? Dass es höchste Zeit ist, die Tugend eines so gütigen Herrn vor aller Welt zu preisen und zu feiern. Aber, lieber Freund, die Abschaffung eines so verabscheuungswürdigen Privilegs war weiter nichts als der schuldige Respekt vor der guten Sitte, nicht wahr? Noch dazu, wenn man älter wird. Erlauben Sie denn, dass dieses junge Geschöpf, dessen Ehre durch Ihre hohe Weisheit geschützt wird, den jungfräulichen Kopfputz, das Symbol der Reinheit, von Eurer Exzellenz öffentlich und, gnädiger Herr, niemals wird eine schönere Braut die Größe ihres Opfers beweisen, öffentlich aus ihrer reinen Hand gnadenvoll empfange. Behalten Sie auch weiter diese Zeremonie gnadenvoll für alle Heiraten bei und möge ein vielstimmiges Vivat. Unterstützt mich doch, Kinder. Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Dieses Ausdrücken. Mein Gemahl, diese Zeremonie wird auch mir immer teuer sein, weil ihr Ursprung in der Liebe wurzelt. In der Liebe, die Sie einst für mich empfanden. Noch immer empfinde, Madame. Und deshalb soll noch fürderhin die Bräute den Kranz aus meiner Hand empfangen. Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Und nun, mein Gemahl, bitte ich noch um eine Gnade. Für ihn, den kleinen Cherubin. Er verdient sie nicht. Ach Gott, er ist ja so jung. Nicht so jung, wie Sie glauben, Madame. Aber da Sie für ihn bitten, gewähre ich sie. Ja, ich gehe noch weiter. Ich verleihe ihm eine Kompanie in meinem Regiment. Vivat! Vivat! Vivat! Vivat! Unter der Bedingung, dass er noch heute abrückt. Wie, gnädiger Herr? Gnädiger Herr, morgen, morgen, morgen. Morgen, morgen. Nein, jetzt. Ich will es so. Verstanden, Kadett? Ich gehorche. Nimm Abschied von der Frau Gräfin, deiner Patin, und bitte um ihren Segen. Frau Gräfin, ich bitte um ihren Segen. Da man sie nicht einmal heute mehr hier behalten will, so gehen Sie, junger Mann. Erinnern Sie sich dieses Hauses, wo Ihre Jugend so viel Verständnis gefunden hat. Seien Sie gehorsam, ehrenhaft und tapfer. Wir werden Anteil nehmen an Ihren Erfolgen. Sie sind sehr gerührt, Madame. Es ist ja auch keine leichte Aufgabe. Fast noch ein Kind wird er in eine so gefahrvolle Laufbahn geworfen. Junger Mann, umarmen Sie auch Susanna zum letzten Mal. Oh, warum das, gnädiger Herr? Er wird ja alle Wintermonate wiederkommen. Umarmen Sie lieber mich, junger Offizier. Adieu, mein kleiner Cherubin. Du wirst jetzt ein ganz anderes Leben führen, mein Sohn. Ja. Du wirst nicht mehr alle Tage in den Frauengemächern herumstreifen. Kein Pfänderspiel mehr hinterm Kamin. Unter Soldaten. Donnerwetter. Himmel, Dings und Zwirn nochmal. Sonnenverbrannt, derb gekleidet. Eine große, schwere Flinte. Rechts um. Oh, grausam. Links um. Das ist ja furchtbar. Vorwärts, Marsch. Mitten in den Ruhm hinein. Und nicht gewackelt auf dem Wege. Wenigstens nicht eher, als bis ein guter Flintenschuss. Na, noch nicht, denn da hat nur einer geübt für das Feuerwerk heute Abend. Ja. Feuerwerk wird doch sein, Herr Graf. Feuerwerk wird sein. Ich fühle mich nicht sehr wohl. Dann treten Sie ins Haus, Madame. Es wird wohl Zeit. Suschen? Ja, ich komme. Basilio, Ich erwarte Sie auf meinem Zimmer. Na, und Cherubin? Was sagte er da? Ich gebe das Band nicht her, rief er. Na und? Und er zitterte. Und dann? Und dann zitterte er immer noch. Und dann, Susannchen? Hm. Weil er es nicht wagte, auch nur Madames Kleid zu berühren, wollte er mich küssen. Kindereien, lassen wir das. Sprechen wir lieber von meinem Gatten. Ach, Susanne. Oh, Frau Gräfin, man muss ihn verstehen. Ich habe einmal gelesen, in einem sehr gescheiten Buch, über einen Mann wie den Herrn Grafen. Er zündet viele Flammen an in den Herzen der Frauen, weil er sich an ihrem Feuer noch schnell erwärmen möchte, bevor es Winter wird. Ich glaube, das war von Beaumarchais. Er liebt mich nicht mehr. Warum ist er dann eifersüchtig? Das sind alle Ehemänner, einzig und allein aus Eitelkeit. Ich habe ihn allzu sehr geliebt. Das ist es. Oh, Madame, wie wäre ich unglücklich, wenn mein Figaro... Das braucht dich nicht zu beunruhigen. Du wirst ihn heiraten. Hast du ihm gesagt, dass ich ihn sprechen will? Ja, er kommt. Oh, da ist er schon. Herein. Und er weiß auch schon alles. Ja, Madame, alles. Im Grunde genommen, um was handelt es sich? Um eine Bagatelle. Der Graf findet unser Frauenzimmerchen da sehr reizvoll. Er möchte sie zu seiner Geliebten machen. Und das ist sehr natürlich. Natürlich nennst du das? Er hat mich zum Depeschenreiter ernannt und Susannchen zum Geheimdienst beordert. Wie nicht anders zu erwarten. Weil aber Susanne diese Ernennung nicht annimmt, so begünstigt er die Absicht Marcelines. Und? Was nun? Wir handeln nach derselben Methode wie er. Dämpfen zunächst seinen Appetit nach dem, was uns gehört, und machen ihm Angst um das, was ihm gehört. Leicht gesagt. Leicht getan. Ich habe dem falschen, freundlichen Basilio ein Billettchen in die Hände gespielt, worin der gnädige Herr benachrichtigt wird, dass irgendein Liebhaber es versuchen würde, heute, während des Balles, mit Ihnen, Frau Gräfin, zusammenzukommen. Und ein solches Spiel mit der Wahrheit wagt er, auf Kosten einer treuen Frau zu treiben? Bei 99 von 100 Frauen würde ich es nicht wagen, aus Furcht, mit meiner Lüge schließlich die Wahrheit zu sagen. Soll das ein Kompliment sein? Durchaus. Ich bedanke mich dafür. Aber ist es denn nicht entzückend, ihm den Tag damit zu verderben, dass er nachschleichen und sich ängstigen muss, statt sich mit ihr zu amüsieren? Und ihm, Figaro, macht es nichts aus, Susanne zu einem Rendezvous mit einem anderen Mann zu schicken. Schon darum nicht, weil ich jemand anderen ein Kleid Susannes anziehen lasse und wir, Susanne und ich, den Herrn Grafen beim Rendezvous überraschen. Na, und was kann uns da schon passieren? Wer geht in meinen Kleidern zum Rendezvous? Cherubin. Der ist ja abgereist. Für mich nicht. Oh, geben Sie mir freie Hand, Frau Gräfin. Oh ja, vertrauen Sie ihm, Frau Gräfin. So eine Intrige, da ist er in seinem Element. Dazu bin ich geboren. Wie ein Hofmann. Nehmen, einstecken, fordern. Das ist das Geheimnis in drei Worten. Seine Sicherheit ist ja geradezu ansteckend. Umso besser. Ich schicke, solange der gnädige Herr noch fern ist, Cherubin zu euch. Frisiert ihn, verkleidet ihn als Mädchen. Ich verstecke und instruiere ihn. Und wenn dann der Graf von der Jagd zurückkommt, kann der Tanz beginnen. Ich empfehle mich. Mein Gott, Susannchen, wie ich aussehe. Also dieser junge Mensch, der gleich hier sein wird. Madame wollen doch nicht, dass er vor Entzücken überschnappt und gleich wieder davonläuft. Ich? Du wirst sehen, wie hart ich gegen ihn sein werde. Ich will nur schnell noch diese beiden Locken aufstecken. Madame werden dann viel besser hart sein können gegen ihn. Was willst du damit sagen, Susannchen? Darf ich? Da ist er. Treten Sie näher, Herr Offizier. Wir sind zu Hause, Herr Offizier. Ach, wie mich diese Anrede trifft. Sie erinnert mich daran, dass ich von hier scheiden muss. Offizier, man hat Ihnen wohl schon gesagt, dass wir für den Hochzeitsball heute Abend einen kleinen Spaß vorhaben. Wir möchten nämlich gerne wissen, ob Ihnen eines meiner Kleider halbwegs sitzt. Ich fürchte, nein. Nein? Oh, er hat meine Größe. Herunter mit der Jacke. Und wenn jemand kommt? Ach, die Tür. Bis zu Beginn des Balles darf der Graf nicht wissen, dass du im Schloss bist. Ja. Nein? Nein. Wir werden ihm dann später sagen, dass du wegen der Ausfertigung deines Patentes noch hierbleiben musstest Und dass wir auf diese Idee mit der Verkleidung gekommen sind. Aber Basilio hat mir das Patent ja schon übergeben. Im Auftrag des Herrn Grafen, zeig her. Sie hatten es so eilig, dass Sie vergessen haben, das Siegel darunter zu setzen. So, hier sind Rock und Bluse. Madame, er wird sehr reizvoll aussehen. Oh, darf ich das Wams ein wenig aufknöpfen, Herr Offizier? Um die Brust herum ein wenig mehr. Ja, ja, ich verstehe, frauliche. Frauliche? Ja, da müssen wir eben etwas hineinstopfen. Ja, dieses kleine Kissen hier zum Beispiel. Oh, sehen Sie doch, Madame, was für ein hübsches Mädchen ist der Schlingel. Na, wollen Sie wohl aufhören, so verdammt hübsch auszusehen, Herr Offizier? Die Ärmel müssen weiter hinauf. Nein. Oh, sehen Sie doch, Madame, was für runde, zarte Arme er hat. Ja, und nun bringen die Schuhe, hohe, grüne. Mhm. Und für die Unterteile ein Band. Oh, grüne Schuhe finde ich. Such nur. Vielleicht drüben im Nebenzimmer. Gut, ich werde sie schon finden. Und ich muss fort. Nicht für immer. Ich bin so unglücklich. Nicht weinen. Es geht ja nicht gleich ans Leben. Ach, dann würde ich im Augenblick des Heldentodes endlich vielleicht wagen, Ihren Namen auszusprechen. Sei still, Kind. Alles, was du sagst, ist töricht, unvernünftig. Sie haben sich eingeschlossen? Mein Mann, ach du lieber Gott. Warum öffnen Sie nicht? Weil ich allein bin. Allein? Mit wem sprechen Sie denn? Mit Ihnen, ohne Zweifel. Nach der Geschichte von heute Morgen bringt er mich auf der Stelle um. Da hinein. Ich öffne gleich. Sie haben doch sonst nicht die Gewohnheit, sich einzuschließen. Ich machte Toilette. Und das hat Sie so aufgeregt? Wo ist Susanne? Sie ist auf ihr Zimmer gegangen. Ich bin sehr beunruhigt. Als ich zu Pferde stieg, wurde mir ein Billettchen überreicht. Was für ein Billettchen? Der anonyme Absender ließ mich wissen, dass im Laufe des heutigen Tages jemand versuchen werde, mit Ihnen heimlich zusammenzukommen. Ach, dann müsste dieser jemand geradezu hier einbrechen. Denn ich habe die Absicht, mein Zimmer den ganzen Tag nicht zu verlassen. Aber doch wohl heute Abend zur Hochzeit. Auch das nicht. Ich fühle mich nicht gut. Gar nicht gut. Ich möchte mich auch jetzt am liebsten wieder hinlegen. Gut, dann werde ich nicht länger stören. Was war denn das? Was? Dieses Geräusch? Ich habe nichts gehört. Nicht? Es ist jemand in diesem Kabinett, Madame. Wer sollte denn drüben sein, Monsieur? Das frage ich Sie. Ach ja, Susanne wahrscheinlich, die aufräumt. Aber Sie sagten doch, sie sei auf ihr Zimmer gegangen. Auf ihr Zimmer oder vielleicht auch da hinein, was weiß ich. Wenn es Susanne ist, weshalb denn Ihre Unruhe? Unruhe wegen meiner Kammerjungfer? Monsieur, Susanne beunruhigt Sie viel mehr als mich. Sie beschäftigt mich in der Tat so sehr, dass ich Sie augenblicklich zu sehen wünsche. Ich glaube gern, dass Sie das öfter wünschen. Aber Sie hegen wohl den dümmsten Verdacht. Desto leichter wird er zu widerlegen sein. Susanne, kommen Sie heraus, ich befehle es. Darf man ein weibliches Wesen in seiner Intimität auf diese Weise stören, Monsieur? Sie probierte Kleider, die ich ihr zur Hochzeit geschenkt habe. Sie ist vielleicht nackt? Nackt? Wenn sie sich scheut, sich nackt zu zeigen, kann sie doch wenigstens nackt sprechen. Antworten Sie, Susanne! Sind Sie in diesem Kabinett? So eine Tyrannei hat es auf der ganzen Welt noch nicht gegeben. Anderswo kann ich es nicht verbieten, aber hier in meinem Boudoir muss ich Sie bitten, Ihr Temperament etwas... Ich will endlich wissen, was hier gespielt wird. Diese mysteriöse Susanne werde ich schon noch zu fassen kriegen, so oder so. Es gibt ein sicheres Mittel, diese Tür zu öffnen. Ich hole mir Werkzeug. Und Sie, Madame, werden die Güte haben, mich zu begleiten. Eine kleine Vorsichtsmaßnahme, dass während meiner Abwesenheit hier nichts verändert wird. Bitte, wie Sie wünschen. Folgen Sie mir, Madame. Du hast keine Minute. Raus! Aber woraus? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht hinaus. Wo denn? Er zerreißt dich in einzelne Stücke, wenn er dich hier findet. Lauf, erzähl es Figaro, lauf. Wohin? Ich weiß es nicht. Das Fenster. Nein. Ich springe durch das Fenster. Um Gottes Willen. Es ist ja nicht hoch. Oh, ein ganzes Stockwerk. Oh, meine arme Gnädigste und meine Hochzeit. Oh, mein Gott. Es geht auf den Garten. Du springst in den Tod. In einen feurigen Ofen, Susannchen. In die Hölle selbst, um sie zu retten. Es geht auf die Melonenbeete. Leb wohl, Susanne. Oh. Ein süßer Schlingel. So? Und jetzt können Sie kommen, Herr Graf, wenn es Ihnen Vergnügen macht. Nun werden wir gleich sehen, wer sich im Kabinett verbirgt. Sie werden es sehen. Es ist nicht, Susanna. Sagen Sie die Wahrheit. Ein Mann hat sich drin versteckt. Sie brauchen die Türe nicht aufzubrechen. Hier ist der Drücker. Wenn es ein Mann ist, bring ich ihn um. Jetzt gleich wollen Sie mich umbringen, Herr Graf? Susanne, vielleicht ist sie nicht allein. Nichts zu befürchten, Madame, er ist schon weit, er ist aus dem Fenster gesprungen. Durchs Fenster? Mein Gott. Niemand drin. Sie brauchen nicht gleich zu weinen. Oder machen Sie sich lustig? Meinen Sie wirklich, dass ich Ihre Verrücktheiten noch ernst nehme? Verrücktheiten? Es ging um meine Ehre. Sagen Sie lieber um Ihre Eifersucht. Also gut, nennen wir es Eifersucht. Aber wie die Dinge lagen... Warum kam es denn nicht heraus, Susanne, als es Sie rief? Nackt? Ich war gerade dabei, mich wieder anzukleiden. Monsieur, genau wie ich Ihnen sagte. Aber Sie wollten ja nicht auf mich hören. Ein solches Unrecht lässt sich nicht wieder gut machen. Ich werde mich von Ihnen trennen. Das wären Sie imstande? Ja. Ich werde mich von Ihnen zurückziehen. Zurückziehen? Ja. Madame, das werden Sie mir nicht antun. Vergeben Sie mir. Hilf mir doch, Susannchen. Er hat mich zu schwer gekränkt. Nicht wahr, Susanne? Zu schwer. Liebste, die Geschichte mit dem Milliardchen hat mich so verrückt gemacht. Siehst du, Susanne, ich habe es nicht gewollt, dass man es schrieb. Also dieser leichtsinnige Figaro... Psst, Madame. Er steckt dahinter? Na, warte. Er soll mir für alles bezahlen. Das werde ich ihm nie verzeihen. Nie, nie, nie. So sind die Männer. Wie aber, wenn ich ihnen vergeben könnte... Ja? Unter der Bedingung einer Amnestie allerdings. Aber bitte, Madame, ich will alles wieder gut machen, was für Sie so erniedrigend gewesen ist. Für uns beide. Sagen Sie mir noch einmal, dass Sie mir verzeihen. Habe ich das schon gesagt, Susannchen? Ich habe nichts gehört. Verdienen Sie es denn? Ja, für meine Reue. Herr Graf, allergnädigster Herr Graf. Was gibt's denn? Lassen Sie doch endlich einmal ergebenst die Fenster vergittern, die auf meine Blumenbeete führen. Eben noch haben Sie einen Menschen respektive hinausgeworfen. Durch das Fenster? Respektive direkt aufs Treibhaus. Figaro kann es bezeugen. Hören Sie nicht auf ihn, gnädiger Herr. Er ist betrunken schon am frühen Morgen. Das ist nur ein kleiner Rest von gestern. Wo ist er? Ich habe ihn getrunken. Nein, der Mensch, der aus dem Fenster kam. Ach ja, wo ist der? Der muss her, gleich. Ihr ergebenster Diener. Es gibt niemanden, der für Ihren Garten so sorgt wie ich, Herr Graf. Wenn aber plötzlich ein Mensch hineinfällt, respektive in meine Lilien, Herr Graf, dann ist respektive meine Reputation zertrümmert. Musst du denn immer trinken? Jawohl, Exzellenz. Sehen Sie, ergebenst? Trinken ohne Durst und lieben ohne Maß, das ist es, was die Menschen vom Vieh unterscheidet. Man hat, sagst du, einen Menschen aus diesem Fenster geworfen. Jawohl, Exzellenz. Soeben ein Mensch mit einer weißen Weste. Und wie er gelaufen ist, oh, potztausend ist der Kerl gelaufen. Würdest du den Menschen wiedererkennen? Jawohl, Exzellenz. Ich würde ihn wiedererkennen. Wenn ich ihn gesehen hätte, Exzellenz. Er hat ihn nicht gesehen. Was für ein Gefasel um einen zerschlagenen Blumentopf. Wie viel kostet er schon? Unnötig, gnädiger Herr, damit Zeit zu verlieren. Ich war's, der aus dem Fenster sprang. Also, wie viel? Wieso denn du? Nein, du warst das nicht, Figaro. Ich glaube eher, es war... Jawohl, der war's. Wer? Der Page. Cherubin? oder der respektive Cherubin, der Schlingel. Herr Graf, das ist alles Unsinn. Ich war im Zimmer in weißer Unterjacke, Pardon bei der Hitze, und wartete auf Susanne. Als ich eure Gnaden laut und heftig sprechen hörte, bekam ich es mit der Angst zu tun. Naja, und ich dachte an das anonyme Billettchen, und in meiner Aufregung sprang ich aus dem Fenster. Blöd, nicht? So, du warst es. Nun, dann kann ich dir ja gleich den Fetzen Papier wiedergeben, der dir dabei aus deiner Hintern respektive Hosentasche gefallen ist. Lass mal sehen! Du wirst dich natürlich nicht erinnern, um was für ein Schriftstück es sich handelt und wie es in deine Tasche kam. Wie sollte ich auch? Ich trage immer so viel mit mir rum. Offizierspatent. Du weißt es also nicht, was es ist. Patent. Du erinnerst dich nicht. Patent. Es könnte das Offizierspatent sein von dem Pagen, das er mir gegeben hat und das ich ihm wieder zurückstellen sollte. Aus welchem Grunde hat er es dir gegeben? Er wollte, dass etwas damit geschieht. Aber es fehlt ja gar nichts daran. Siegel. Nun? Genau besehen, es fehlt ihm doch eine Kleinigkeit. Der Page meinte, dass es üblich wäre, ihr Siegel drunter zu setzen, aber ja, vielleicht ist es ohne Bedeutung. Tatsächlich, das Siegel fehlt. Tja, das muss in Ordnung gebracht werden. Ja, Herr Graf, und bitte meine Hochzeit zu befehlen. Mit Ihrer gütigen Erlaubnis, gnädiger Herr. Was will sie denn, Marzellin? Da eben von Figaros Hochzeit die Rede ist, befehlen Sie nichts, gnädigster Herr. Ehe Sie ihm eine Gnade erweisen, schulden Sie uns Gerechtigkeit. Er hat Verpflichtungen. Verpflichtungen? Ja. Welche Art? Besondere Art. Um was handelt es sich? Um ein Heiratsversprechen. Figaro hat mir die Heirat versprochen. Dann wird seine Heirat mit Susanna vorläufig verschoben. Oh. Und meine Heirat? Auch verschoben. Eine verzwickte Geschichte. Eine sehr verzwickte Geschichte. Dieses anonyme Billettchen, die eingeschlossene Kammerzofe, der Mensch, der zum Fenster hinausspringt und ein anderer davor gibt, gesprungen zu sein. Wie reimt sich das alles zusammen? Eine verzwickte Geschichte. Und meine Frau ist ebenfalls in die Sache verwickelt. Und auch die Kammerjungfer. Charmantes Geschöpf. Warum kann ich von dieser Susanne nicht lassen? Wenn sie mir keinen Widerstand leistete, wäre ich tausendmal weniger auf sie erpicht. Eine verzwickte Geschichte. Figaro! Ja, bitte. Gnädiger Herr. Ich möchte gerne wissen... Bitte? Ich verstehe immer noch nicht, was dich veranlasst hat, aus dem Fenster zu springen. Aber versetzen Sie sich doch einmal in meine Lage. Ich befand mich im Kabinett der Damen. Wer weiß, wozu Sie sich hätten hinreißen lassen, wenn ich Sie mich hätte erwischen lassen. Das kann schon sein. Dein Ruf ist abscheulich. Und wenn ich besser wäre als mein Ruf? Gibt es viele große Herren, die von sich dasselbe sagen können? Nicht schlecht. Mit deiner Klugheit könntest du noch Karriere machen. Klugheit, um Karriere zu machen? Mit Mittelmäßigkeit und Kriecherei kommt man am weitesten. Du müsstest dich unter meiner Leitung mit Politik befassen. Die kann mir gestohlen werden. Tja, also, dann mach, was du willst. Politik. Wer will schon mit Politik zu tun haben? Sich stellen, als wüsste man nicht, was man weiß, und als begriffe man, was man nicht fasst, und höre nicht, was man hört, als könne man, was man nicht kann, und als hüte man ein Geheimnis, das nicht existiert. Spione halten und Verräter besolden, Siegel lösen und Brief unterschlagen und immer bemüht sein, die Erbärmlichkeit der Mittel durch die Wichtigkeit des Gegenstandes zu veredeln. Das ist Politik. Befasse sich mit ihr, wer will. Mir ist meine Frau lieber. Wenn der Graf nur nicht Cherubin irgendwo im Schloss entdeckt. Der Junge muss auf der Stelle fort. Fort? Aber wohin? Nach allem, was vorgefallen, ist es ausgeschlossen, ihn an deiner Stelle zum Rendezvous in den Park zu schicken. Aber ich gehe auch nicht. Meine Hochzeit ist in Gefahr. Warte! Wie wär's, wenn ich statt deiner hinginge? Madame. Sie? Ja. Da wäre wenigstens niemand einer Gefahr ausgesetzt. Der Graf würde nichts leugnen können. Seine Eifersucht würde bestraft. Seine Untreue bewiesen. Ich bin entschlossen. Lass den Grafen sogleich wissen, dass du ihn im Garten erwartest. Aber sonst darf kein Mensch etwas davon erfahren, nicht wahr? Ihr Plan ist entzückend. Glaubst du? Ja, einfach entzückend. Und er führt jeden von uns endlich einmal in die richtigen Arme. Dort kommt mein Gemahl. Mach deine Sache gut. Ja. Herr Graf? Herr Graf, gnädigster Herr Graf. Was will sie, Mamsell? Oh, darf ich Sie einen Augenblick allein sprechen? Also? Was will sie? Madame hat ihre Zustände, Migräne. Wir möchten den Herrn Grafen um sein Riechfläschchen bitten. Bitte? Ich bringe es auch gleich wieder zurück. Nein, nein, behalte es nur. Du hast es vielleicht selbst nötig. Eine verliebte Braut, die auf ihren Bräutigam verzichten muss? Wegen Marcelines Anspruch auf Figaro? Oh, Herr Graf, wenn wir sie mit dem Brautschatz abfinden, den sie uns versprochen haben, Herr Graf, dann wird sie bestimmt keine Schwierigkeiten mehr machen. Versprochen? Ich? Ja, ich glaubte, sie so verstanden zu haben. Ja, aber nur, wenn es dir beliebt, mich ganz zu verstehen. Oh, ist es denn nicht meine Pflicht und Schuldigkeit, Euer Exzellenz Befehlen zu gehorchen? Warum hast du mir das nicht eher gesagt? Ist es jemals zu spät? Du kommst also um die Dämmerstunde in den Park. Gehe ich denn nicht jeden Abend dort spazieren? Es existiert da aber ein gewisser Figaro, dem du sicher alles wiedererzählst. Selbstverständlich, ich erzähle ihm alles. Alles? Bis auf das, was ich ihm nicht erzähle. Verstehen wir uns recht, Susannchen? Mhm. Ohne stellt dich ein kein Brautschatz, keine Hochzeit. Ohne Hochzeit? Kein altes Herrenrecht, Monsieur. Altes Herrenrecht. Aber die Frau Gräfin wartet auf das Riechfläschchen. Oh, wir brauchen das Riechfläschchen gar nicht. Hätte ich Sie ohne diesen Vorwand sprechen können? Haben Sie das nicht gerochen? Ein charmantes Geschöpf. Hey, Figaro! Zu Diensten. Marceline ist entschlossen, dich wegen des Eheversprechens einzuklagen. Du hoffst, den Prozess zu gewinnen? Wer will mir ein Verbrechen daraus machen, dass ich keine Alte heiraten mag? Eure Exzellenz ziehen doch auch all die Jungen vor, die sie uns vor der Nase wegfischen. Haben der gnädige Herr sonst noch zu befehlen? Ja, für die Gerichtsverhandlung möge man den Saal so schnell wie möglich herrichten. Jetzt ist es bald Mittag und niemand kümmert sich darum. Es ist alles bereit. Hohes Gericht, Senior, meine Herren Richter, meine Herren Geschworenen. Die Forderung meiner Klientin, der Dame Marceline, geht auf Rückerstattung des Geldes und auf Einlösung des Heiratsversprechens nebst Gerichtskosten. Hohes Gericht, Senior, meine Herren Richter, meine Herren Geschworenen. Noch niemals in der Geschichte der Justiz ist ein interessanterer Fall vor den Gerichten zur Verhandlung gekommen. Eheversprechen der verschiedensten Art kannte man bereits im frühen Altertum. Seit den Zeiten Alexander des Großen, welcher der schönen Thalestris die Ehe versprach, nach der Schlacht von... Ehe Sie noch weiter in der Geschichte zurückgehen, Herr Anwalt, hat der Beklagte gegen die Gültigkeit der von ihm eingegangenen Verpflichtungen etwas einzuwenden? Jawohl, meine Herren. Denn sie sind entweder wissentlich irrtümlich oder wissentlich absichtlich falsch ausgelegt worden. Es heißt im Schriftstück nämlich nicht, welche Summe ich ihr jederzeit zurückzuerstatten bereit bin, so wie ich sie heiraten werde, sondern so wie ich sie heiraten werde. Das heißt, so bald. Das ist ein großer Unterschied. Wie steht's im Akt? So wie oder so wie? Es steht so wie, Euer Gnaden. Es steht so wie, Euer Gnaden. Meine Herren Richter, meine Herren Geschworenen. Ich behaupte und ich bleibe dabei, dass es die analogisierenden Adverbia so und wie sind, welche die in den beiden Sätzen ausgesprochenen Tätigkeiten miteinander in kontemporale Verbindung bringen. Also in freier Interpretation, ich werde sie bezahlen, wie ich sie heiraten werde. Also in freier Interpretation, ich bleibe dabei, dass es das temporale Adverbium so wie ist, dass den Nachsatz zum Antizedenz des Vordersatzes macht. Also, ich werde sie bezahlen, so wie ich sie heiraten werde. Auf einen Haarspalter anderthalben. Wer mir lateinisch kommt, Den schicke ich auf Griechisch heim, ich mache ihn tot. Es steht also Behauptung gegen Behauptung, Auslegung gegen Auslegung. Um es kurz zu machen, meine Herren, und nicht in Wortklauberei zu verfallen, geben wir zu, dass es so wie heißt. Bitte das zu protokollieren. Kein Einspruch, denn diese Ausflucht kann den Schuldigen nicht retten. Betrachten wir den Kasus in diesem Sinne. Also bezahlen sowie heiraten. Ricinus wie Rabar. Durchaus nicht. Der Sinn ist ganz einfach der. Ich werde sie bezahlen, Komma, so wie ich sie heiraten werde. Ohne Komma. Mit Komma oder überhaupt nicht. Einspruch. Ich beantrage sofort mit der Punktierung des Ehevertrags zu beginnen. Einspruch, keine Punktierung. Oder ich will wirklich verdammt sein, die alte Jungfer zu heiraten. Mit Punktierung. Ohne Punktierung, so wahr ich eine Jüngere heiraten werde. Mit der Punktierung. Abstimmung, bitte. Ja, was kann denn bei dieser Abstimmung schon herauskommen, meine Herren? Was ist das für ein Gericht, das nicht mal diesen Lumpen dazu zwingen kann, seine Schulden zu bezahlen? Sprechen Sie in eigener Sache, Herr Doktor? Nein. Ich defendiere Fräulein Marceline. Dann reden Sie so viel Unsinn, wie Sie wollen, aber keine persönlichen Beleidigungen. Das ist ein Verbrechen gegen die Würde dieser hohen Institution. Zur Sache! Was kann die Klägerin verlangen? Heirat in Ermangelung der Bezahlung. Beides zugleich wäre widersinnig. So nimmt das Gericht also an, dass es nur bezahlen oder heiraten heißen kann. Und verurteilt den Beklagten, entweder der Klägerin die geschuldeten 2000 Piaster sofort zurückzuerstatten oder dieselbe noch am heutigen Tage zur Frau zu nehmen. Ein prächtiges Urteil, der Herr Graf so lieb. Ja. Nein, ich heirate sie nie, nie, nie, nie, nie. Ich bin ein Edelmann. Er wird sie heiraten. Nicht ohne die Einwilligung meiner hochadligen Eltern. Wo sind sie? Ich bin nahe dran, sie zu finden. Schwindelhohes Gericht, schon vor 300 Jahren hat bei einem ähnlichen Prozess in England ein ähnlicher Hochstapler ein ähnliches Gericht ähnlich hinters Licht führen wollen. Hohes Gericht, Herr Graf, meine Herren Richter, meine Herren Geschworenen, wenn spitzenbesetzte Windeln, gestickte Decken, goldene Kleinodigen und sonstige Sachen, die die Räuber im richtigen Moment bei jedem interessanten Kinde zu finden pflegen, nicht hinlänglich und genug von meiner hohen Geburt zeugten, so würde doch ein Muttermal beweisen. Ein Muttermal? Auf meinem rechten Arm. Hat das Muttermal die Form eines Kometen? Ja, ja. Woher wissen Sie das, Marceline? Großer Gott, er ist's. Freilich bin ich's. Wer ist er? Der kleine Emanuel. Der von Zigeunern geraubt worden ist. Ganz in der Nähe eines Schlosses, ja. Dann ist Marceline deine... Amme? Deine leibliche Mutter. Moment mal. Wie ist das? Und hier, Dr. Bartolo, dein leiblicher Vater. Oh, Hilfe. Nein, das ist zu Susannchen, viel. Er ist mein Sohn. Wenn du ihn heiratest, werde ich deine Schwiegermutter. Sie macht Celine meine... Oh. Oh, mein lieber Sohn, mein Fleisch und Blut. Hier, nimm deinen Schuldschein als Aussteuer von mir. Umarmt mich, meine Kinder. Jetzt lebe ich nur noch für euch. Soll ich, du mal Kerl, noch anfangen zu heulen, Mutter? Die ersten Freudentränen in meinem Leben? Aber ich muss auch lachen zugleich. Und nehmen Sie, Herr Vater, meine Entschuldigung für alles, was ich Ihnen angetan habe und... Für alles, was ich Ihnen noch antun werde, wollte. Mein guter Junge. Ist das schön. In Anbetracht des unvorhergesehenen Zwischenfalles hebe ich die Gerichtssitzung auf. Siehst du, Susanne, so geht's nun mal zu in der Welt. Man arbeitet, man träumt sich was zurecht, man plant. Und dann mischt sich der Zufall hinein und macht, was er will. Vom hungrigen Eroberer, der die ganze Erde verschlucken möchte, bis zum friedlichen Bettler. Wir hängen alle vom Zufall ab. Zufall. Die Nebenbuhlerin. Gestern hat sie uns noch verfolgt wie eine Furie. Heute haben wir in ihr die beste aller Mütter gefunden. Und sie heiratet sogar meinen Vater. Zufall. Und der Graf kann unsere Heirat nicht mehr verhindern, Liebste. Bist du zufrieden? Zufrieden? Ich bin glücklich. Aber Was wird denn aus dem Rendezvous mit dem Grafen? Sprechen wir nie mehr davon. Du willst nicht, dass ich gehe? Wenn du mich liebst, Susanne, dann lässt du ihn vergeblich warten. Es hat mich so große Überwindung gekostet, ihm das Versprechen zu geben, dass es mir keine Mühe macht, es nicht zu halten. Ist das die Wahrheit? Ja. Die wahrste Wahrheit? Ja. Die einzige? Gibt's denn mehrere? Und ob? Seit man bemerkt hat, dass alter Unsinn mit der Zeit zur Weisheit werden kann und dass schlecht geplante kleine Lügen große Wahrheiten hervorgebracht haben, gibt es tausend verschiedene Wahrheiten. Oh, wie ich dieses Geplappere liebe. Wahrheiten, die man nicht sagen darf, denn nicht alle Wahrheit zu glauben, ist zuträglich. Und erst eine Reihe von Wahrheiten, wie zum Beispiel die Schwüre der Verliebten, die Drohungen der Mütter, die Beteuerung der Säufer, die Nachrichten in den Zeitungen, die Versprechungen der Minister, das letzte Wort unserer Kaufleute. Oh, es nimmt kein Ende. Es gibt überhaupt nur eine echte Wahrheit auf der Welt. Meine Liebe zu dir. Meine große, schöne, ehrliche Liebe zu dir. Und jetzt wird unsere Hochzeit sein. So seid ihr denn also Mann und Frau. Mit diesen Rosen meinen Glückwunsch. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, euch, Figaro und Susanne, zum Ehebund zu gratulieren. Von Herzen alles Gute. Seid ihr alle vorhanden? Alle, die du veranlasst hast, zu dieser nächtlichen Stunde in den Park zu kommen. Wie viel Uhr ist es? Eben schlug es 9. Warum tust du denn so fürchterlich geheimnisvoll wie ein Verschwörer? Ihr wart doch alle zu meiner Hochzeitsfeier im Schloss eingeladen, nicht wahr? Na ja. Und jetzt soll gleich das Feuerwerk beginnen. Bums. Ihr braucht nicht mehr lange darauf zu warten. Hier unter den Kastanien wird's losgehen. Ihr werdet gleich die ehrbare Dame sehen, die ich geheiratet habe. Susanne, mit dem allergnädigsten Herrn, der sie heute Nacht für sich haben möchte. Meine Herren, glauben Sie mir, es ist besser, wir ziehen uns zurück. Es handelt sich hier um eine verzwickte Geschichte. Hier geblieben! Ich will nicht Figaro heißen, wenn ich euch nicht ein Feuerwerk ganz besonderer Art biete. Aber bedenke, mein Sohn, wer klug ist, soll sich mit großen Herren in nichts einlassen. Ich bedenke. Große Herren halten alle Trümpfe in der Hand. Und spielen außerdem noch falsch. Aber ich bedenke auch, dass wer schüchtern ist, solchen Gaunern erst recht zum Opfer fällt. Und was riskiert ihr schon, wenn ihr euch im Dunkel des Parks verbergt und das Feuerwerk beobachtet, das ich zu Ehren des allergnädigsten Herrn Grafen abbrennen werde? Nun geht auf eure Plätze und haltet euch still. Oh, Weiber, Weiber, Weiber. Wenn es wahr ist, dass kein Lebewesen auf Erden gegen seinen Instinkt existieren kann, dann müsst ihr wohl belügen und betrügen. Oben, unten, rechts und links, dahinter und dazwischen. Und trotzdem seid ihr doch so. Oh, Weib, Weib, Weib. Oh, Susanne, Susannchen, Suschen, Susi. Mir schlugst du ab, hierher zu kommen, als ich dich darum gebeten habe. Mir schlugst du's ab und ihm sagst du's zu. In dem Augenblick, wo du mir feierlich ewige Treue schwörst. Nein, gnädiger Herr Graf, Sie werden sie nicht besitzen. Glauben Sie, weil Sie ein großer Herr sind, wären Sie auch ein großer Geist? Mit welchem Recht? Adel, Reichtum, Rang und Stand. Was haben Sie denn geleistet, solche Vorzüge zu verdienen? Sie haben sich die Mühe gegeben, geboren zu werden. Weiter nichts. Das war die einzige Arbeit Ihres ganzen Lebens. Den übrigen Teil davon haben Sie als ganz gewöhnlicher Mensch verprasst, verprunkt und verspielt. Während ich zum Donnerwetter als Findelkind aus dem Volk, verloren im dunkelsten Gewühl der Menge, meinen Weg zu Fuß gehen, mehr Fleiß und Verstand aufwenden musste, um überhaupt existieren zu können, als die gesamte spanische Regierung in 100 Jahren verbraucht hat. Gibt es etwas Groteskeres als mein Schicksal? Geboren als der Sohn von, ich weiß nicht wem, von Banditen entführt, als Vagabund erzogen, bekomme ich es bald satt und laufe davon, um einen anständigen, ehrlichen Beruf zu ergreifen. Aber ich stoße überall auf Schwierigkeiten und auf verschlossene Türen. Ich studiere Chemie, Pharmazie und Chirurgie. Und es reicht gerade aus, mir eine große Schere in die Hand drücken zu lassen und mich zum Veterinärgehilfen zu machen. Müde, die kranken Bestien noch trauriger zu stimmen, versuche ich das Gegenteil und gehe Hals über Kopf zum Theater. Dass ich mir lieber einen Stein um den Hals gehängt hätte. In aller Eile schmiere ich eine Komödie zusammen, die im Serail spielt. Als spanischer Autor glaube ich, den Propheten Mohammed mit gutem Gewissen kritisieren zu können. Auf einmal beklagt sich, ich weiß nicht welcher Gesandte, dass ich in meinen Versen die Hohe Pforte, Persien, einen Teil der ostindischen Halbinsel, die Königreiche Barca, Tripolis, Fez, Tunis, Marokko, Algerien und ganz Ägypten beleidigt habe. Mein Lustspiel wird einigen mohammedanischen Fürsten zuliebe, von denen es, glaube ich, nicht ein einziger auch nur zu lesen imstande war, die uns den Puckel blutig schlagen, wenn sie uns kriegen und uns Christenhunde schimpfen, verbannt. Wenn man den Geist nicht unterdrücken kann, so rächt man sich, indem man ihn misshandelt. Meine Wangen wurden hohl, ich brach zusammen und lag auf der Straße. Mein letztes Stündlein kam heran. Schon sah ich die Gerichtsvollzieher der Ewigkeit aus allen Ecken und Enden auf mich zukommen. Da reiß ich mich hoch, und da sich im Lande gerade ein Streit über die Ursache unlauterer Güteranhäufung erhebt, man ja nicht nötig hat, das zu besitzen, worüber man urteilt, so schreibe ich ohne einen Heller in der Tasche. Eine Abhandlung über die Bedeutung des Geldes und des Nationaleigentums, verliere mich in weitläufige Betrachtungen und finde mich wieder im Gefängnis. Oh, könnte ich einmal einen von den Gewaltigen 3 bis 4 Tage zupacken kriegen. Unter 4 Augen würde ich ihm erklären, dass der Unsinn, den man hier und da gegen sie schreibt, nur dort ernst genommen wird, wo im Staat etwas faul ist. Dass dort, wo man nicht schimpfen darf, keine Anerkennung was wert ist. Bald wurde man es überdrüssig, so etwas Unbedeutendes wie mich auf Kosten des Staates zu ernähren. Die Gefängnistore öffneten sich. Und ich lag wieder auf der Straße. Ich brach wieder zusammen. Weil man aber essen muss, auch wenn man nicht im Gefängnis sitzt, so griff ich wieder zur Feder und schilderte den Leuten die kleinen Ereignisse des Tages. Da erfuhr ich, dass man in Madrid ein neues System etabliert habe, das man Pressefreiheit nennt. Und dass ich von nun an über alles freimütig schreiben dürfe. Ausgenommen über den Staat, den Hof, die Kirche, die Handelskammer, die Beamten, die Moral, das Bankwesen, die Oper, die Schauspieler und was irgend sonst noch bei irgend sonst wem irgendwelchen Anstoß irgendwo erregen könnte. Im Übrigen aber stünde es mir frei, alles drucken zu lassen, was ich für gut fände. Mit Genehmigung der Zensur. Um diese Freiheit auszukosten, gründe ich eine Wochenschrift und um niemand ins Gehege zu kommen, nenne ich sie überflüssige Blätter. Ich hatte in ein Wespennest gestochen. Tausende von Zeilenschmierern veranstalteten eine Hetze gegen mich, mein Blättchen wird verboten und ohne Beschäftigung liege ich wieder auf der Straße. Und ich breche wieder zusammen. Jetzt ergreift mich die pure Verzweiflung. Ich bewerbe mich um eine frei gewordene Stelle. Unglücklicherweise bringe ich dafür die erforderlichen Fähigkeiten mit, und erhalte sie deshalb nicht. Man suchte einen Mathematiker und gab die Stelle daher einem Tänzer. So verlegte ich mich aufs Stehen und gründete eine Spielbank. Jetzt, zum ersten Mal in meinem Leben, war ich ein gesuchter Mann. Ich speiste in den ersten Gasthöfen. Die erste Gesellschaft öffnete mir ihre Häuser. und verlangte dafür nur 50% meiner Bruttoeinnahme. Ich hätte es zu etwas bringen können. Ich fing an zu begreifen, dass es mir darauf ankommt, zu verstehen, wie man etwas zustande bringt, als zu verstehen, was man zustande bringt. Schon wollte ich diese undankbare Welt verlassen. 20 Faden Wasser sollten mich von ihr trennen. Da erinnerte mich eine wohltätige Gottheit wieder an meinen früheren Stand. Ich ergreife Schermesser und Barbierbeutel, ziehe mein Handwerk ausübend von Stadt zu Stadt und lebe endlich wieder ohne Sorgen. In Sevilla treffe ich einen vornehmen Herrn, den Grafen. Er erkennt mich, ich verhelfe ihm zu seiner Frau. Zum Dank dafür will er mir jetzt meine wegnehmen. Intrigen, Gelärme, Gezeter deswegen. Am Abgrund alles Scheußlichen angelangt und beinahe gezwungen, meine leibliche Mutter zu heiraten, tauchen plötzlich meine Eltern wie aus der Versenkung auf. Man schwatzt und streitet. Ihr seid's, ihr ist's, ich bin's, du bist's, nein, wir sind's nicht, ja, doch. Was nun? Oh, lächerliche Kette von Missgeschicken. Warum passiert mir das alles? Warum gerade das? Und nicht anderes? Wer hat mich gezwungen, die Bahn zu laufen, die ich betrat, ohne es zu wissen? Und die ich verlassen muss, ohne es zu wollen? Ich habe sie mir mit so viel Blumen bestreut, als mein Frohsinn nur hervorzaubern konnte. Dabei rede ich noch von meinem Frohsinn, ohne überhaupt zu wissen, ob er mir gehört. Wie alles andere auch, was ich bin oder nicht bin. Wenn ich überhaupt noch weiß, ob ich bin und wer dieses Ich ist, mit dem ich mich herumschleppe. Zuerst eine unförmige Ansammlung unerforschlicher Partikelchen, dann ein klägliches, armseliges, dürftiges Wesen, danach ein kleines, ausgelassenes Tierchen, endlich ein junger, vergnügungssüchtiger Gesell, der nur Geschmack an Spielereien hat, der nur ein Geschäft kennt, zu leben. Hier der Herr, dort der Knecht, wie das Los es gerade will. Ehrsüchtig aus Eitelkeit, arbeitsam aus Not, aber Faulenzer aus Berufung und mit Hochgenuss. Redner in Gefahr, zur Erholung Poet, Musiker bei Gelegenheit und immer ein Verliebter in verrückten Träumen. Ich habe alles gesehen, alles getan, alles gebraucht, alles verbraucht. Jetzt ist die Illusion zum Teufel. Ganz zerrissen. So zerrissen. Zerrissen wie mein Ehekontrakt. Oh, Susi. Susi. Susannchen. Susanne. Da ist sie. Susanne und die Gräfin. Madame, werden Sie sich nicht erkälten? Ja, es ist auch so feucht. Ich gehe lieber. Wenn Madame mich nicht mehr brauchen, dann möchte ich eigentlich noch ein wenig frische Luft schnappen unter diesen Bäumen. Sehr frische. Nimm dich in Acht. Mir macht's nichts aus. Aber mir. Oh, Susannchen, da bist du ja. Ich hab dich doch gleich erkannt. Nicht umsonst klopft mein Herz zu. Er hält mich für Susanne. Lass mich, Cherubin. Figaro wird gleich da sein. Figaro? Auf den wartest du doch nicht. Auf wen denn? Auf den Grafen. Heute Morgen hat er dich um dieses Rendezvous gebeten. Ich hörte es, als ich hinter dem Sessel versteckt war. Bitte geh jetzt. Komm, setz dich und bezahle. Was? Ja, 20 Küsse für dich und 100 für die Gräfin. Du unterstehst dich? Warum nicht? Du nimmst ihren Platz beim Grafen und ich nehme den Platz vom Grafen bei dir. Der Reingelegte ist Figaro. Cherubin, so ein Lausbub. Wer ist? Habe ich nicht Figaro gehört? Schnell, Cherubin, mach dich fort. Ah, Susanne. Susannchen, schon da. Wir wollen uns nun von nichts unterbrechen lassen. Nichts soll uns die Freude nehmen, dass wir uns hier gefunden haben. Du zitterst. Oh, Herr Graf, ich habe Angst. Angst? Nicht, bitte nicht küssen. Was für eine feine, zarte Hand. Es gibt wohl manche Hand auf der Welt, aber diese ist die einzige. Und die Gräfin? Gräfin? Die lieben Sie doch. Ja, nein. Also? Was? Sie lieben sie also nicht mehr? Schon, aber 3 Jahre des Zusammenlebens machen eine Ehe zwar verlässlich, aber... Aber was? Aber auch sehr lang. Was verlangen Sie denn von mir? Ich meine von Ihrer Gattin. gerade das, was ich bei dir finde. Susannchen, wenn wir Männer das Pläsier, das wir bei unseren Frauen nicht finden, anderswo suchen, ist das nicht unsere Schuld. Das liegt eben an den Frauen, die es verlernt haben, unser Verlangen lebendig zu halten, wenn ich das so sagen darf. Darfst du. Unsere Aufgabe ist es, euch zu erringen. Und unsere, Herr Graf? Eure? Uns zu bezwingen. Das vergisst man zu oft. Das vergesse ich gewiss nicht. Ich auch nicht. Und jetzt? Schnell in diesen Pavillon. Ohne Licht? Wozu denn Licht? Wir wollen ja nicht lesen. Es kommt jemand. Geh rasch hinein. Ich komme gleich nach. Man darf mich hier nicht sehen. Ich sehe niemanden mehr. Sie sind also drin, im Pavillon, und ich bin draußen. Oh, ihr Ehemänner, ihr braucht Jahre, bevor euer Verdacht bestätigt wird. Monate besoldet ihr Spione. Warum macht es mir nicht nach? Ich belaure meine Frau schon am Hochzeitstag, und im Handumdrehen weiß ich, woran ich bin. Glücklicherweise macht mir das alles nichts aus, und es lässt mich ganz kalt. Figaro glaubt, ich bin mit dem Grafen im Pavillon. Ach, da ist ja Figaro. Oh, Frau Gräfin. Er beißt schon an. Oh, sprechen Sie doch leise, bitte. Ach, Madame, der Himmel schickt Sie wie gerufen. Was meinen Sie wohl, wo Ihr Gatte ist? Oh, das kümmert mich wohl kaum. Und Susanne, meine Braut? Wo glauben Sie, dass sie ist? Sprechen Sie doch leise, bitte. Diese tugendhafte Susanne, die immer so zurückhaltend tut. Da drinnen ist sie, eingeschlossen mit ihm, aber ich schrei... Du hältst den Mund. Es ist Susanne. Wunderbar. Regen Sie sich doch nicht so auf über Ihre ungetreue Susanne. Wir müssen uns rächen, Figaro. Ja, ja, Madame. Und eine Frau wie Sie hat Möglichkeiten, süße Möglichkeiten. Nicht nur Rache, auch Liebe, Madame. Von ihr merken Sie nur nichts, weil mich doch der Respekt daran hindert. Aber, holdeste der Frauen, Sie sehen mich zu Ihren Füßen. Oder vielmehr, Sie sehen mich nicht, weil es dunkel ist. Kurz und gut, Madame, ich liebe Sie. Jetzt juckt mir aber die Hand. Aber mein Herr, haben Sie bedacht? Ja, Madame, ich habe bedacht. Ihre Hand, Madame. Da hast du sie. Und hier hast du sie nochmals. Und noch einmal für deinen Verdacht, für deine Rachepläne, für deine Schlauheit, für deine unanständigen Anträge, für deine Liebe. So, ja, so. Ja, ja, oh, ja, für meine Liebe. Santa Barbara, ja, das ist Liebe. Handfeste Liebe. Schlag zu, mein Herz. Und wenn es dich auch ein bisschen müde macht, lass dir sagen, noch nie hat sich ein Mann so gern von seiner Frau ohrfeigen lassen, wie ich von dir. Gern? Halunke, hast du nicht die Frau Gräfin verführen wollen? Also beinahe hätte ich nachgegeben, in ihrem Namen. Glaubst du, ich hätte dich nicht gleich erkannt? Oh, du hast mich erkannt? Ja, du, aber sage mir nur, wie ist das alles möglich? Wieso bist du hier draußen? Während ich dachte, du bist drin. Ja. Und warum bist du in fremden Kleidern? Weil wir gleich zwei Füchse fangen mussten, statt einen. Wer fing denn den anderen? Seine Frau. Seine Frau? Seine Frau. Also die Küsse hier bekam... Die Gräfin. Und den Kuss der Gräfin? Der Herr Graf. Und hinterm Lehnstuhl heute? Gab's keine Küsse, wurde nicht geküsst. Ist das die Wahrheit? Ja. Die wahrste Wahrheit? Ja, die einzige. Ach, die... Susannchen, bist du da? Der Graf, er hat sie immer noch nicht erkannt. Spielen wir weiter? Ja. Verzeihen Sie, Gräfin, dass ich unser Rendezvous so überhastet arrangiert habe, so unkomfortabel, oh. Indiskret vielleicht. Ein Mann zu Füßen meiner Frau. Der Mensch aus dem Kabinett. Aber das soll uns nicht hindern, nicht wahr? Ach, wenn man für eine Frau durchs Fenster springen kann. Tod und Teufel. Kommen Sie, Gräfin. Schenken Sie mir den süßesten Lohn. Aus dem höchsten Fenster, Gräfin. Aus dem Turm, aus den Wolken. Halt! Ah, du Strolch. Herbei, Leute. Herbei mit den Leuchtern. Kommen Sie nur, meine Herren. Kommen Sie nur ruhig näher. Wir sind gekommen. Danke. Danke. Und du, mein sauberer Kavalier, Du wirst mir jetzt Rede stehen und Antwort auf jede einzelne meiner Fragen. Sicher, sicher, gnädiger Herr. Sie beherrschen ja hier alle, außer sich selbst. Oh, diese verfluchte, gespielte Ruhe. Ich möchte wenigstens wissen, warum ich den Kopf verlieren soll. Wir sind ja keine Soldaten, die totschlagen und sich totschlagen lassen, ohne zu wissen, warum. Halte hier keine politischen Reden. Willst du lieber die Freundlichkeit haben, uns wenigstens wissen zu lassen, wer die Dame war, der du eben zu Füßen lagst? Ja, ja. Das war eine gewisse junge, eine reizende Person, die mir die Freude machte, mir ihre ganz besondere Gunst zu schenken. Sie hören, meine Herren. Wir hören. Interessanter Fall. Schon im Jahre... Und unterhält diese junge, reizende Person noch andere Beziehungen? Ich weiß, dass eine gewisse hohe Persönlichkeit von dieser Person eine Zeit lang sehr eingenommen war und Beziehungen mit ihr unterhalten hatte, aber sei es nun, dass er diese Beziehungen vernachlässigt hat oder dass sie in dieser Beziehung unwürdig fand und dass sie mich liebenswürdiger findet, jedenfalls gibt sie mir heute den Vorzug. Impertinent! Meine Herren, wenn eine solche Entehrung vor aller Öffentlichkeit stattfindet, dann soll auch die Strafe öffentlich sein. Meine Herren, urteilen Sie selbst. Was verdient eine Pflichtvergessene? Verzeihung, bitte. Nein, nein, nein. Verzeihung. Nein, nein, nein. Und wenn er mich zu Hunderten Verzeihung bittet. Zähle ich da auch mit? Die Frau Gräfin. Gräfin? Und ich? Susanne. Die Gräfin, Susanne, wer ist du, die Gräfin? Madame, Sie haben vorhin mit mir... Ja, dann war das ja gar nicht... Gar nicht Susanne. Sondern? Ich. Ach, ja. Ja, da gibt's also gar nichts für mich zu verzeihen. Da kann ich Sie wieder um Verzeihen bitten. Also? Also darf ich wieder mal verzeihen. Ein toller Tag macht wohl sogar aus einem Botschafter einen guten Mann, nicht wahr, Herr Graf? Wenn ich nicht wüsste, dass ein Dichter, ein Verliebter und ein Figaro drei Ablasspfennige für alle Verrücktheiten sind, Leute, dann wäre mir im Augenblick um meine Seele ein bisschen Angst. Ich habe Angst, Susanne. Mir geht's so gut. Ich habe eine schöne Frau im Arm und Geld im Beutel. Ich habe Angst. Das könnte die Leute vielleicht missgünstig machen. Nein, die Herzen aller werden dir zufliegen. Ja? Als Anwalt kenne ich das. Trotzdem, meine Frau und mein Geld schaffe ich beiseite. Die gebe ich Ihnen nicht. Die bringe ich jetzt rasch nach Hause. Drum sprechen wir schnell. Mit Feuerwerk zündet an. Unser Schlussritournell. Schon in der Wiege wird entschieden, hier Grafenschloss, hier Bauernhaus. Der blinde Zufall herrschte nieden, jedoch der Geist gleicht manches aus. So kommt es, dass in vielen Ländern, trotz Uniform und Ordensbändern, gar manchen König man vergisst, indes der Dichter zeitlos ist. Er baut eine Welt aus einem Stück. Vielleicht hat er heute Abend Glück, dass ihr ihm euren Beifall gebt. Und so... seine Welt ihn überlebt. Da gibt es den Ehemann ohne Treue, den vornehmen, leichten Herrn. Es gibt die Gräfin, sie schätzt seine Reue und verfällt diese Reue immer aufs Neue. Denn sie liebt ihren Mann und verzeiht ihm gern. Eine Zofe, eine Gattin, einen Pagen, einen Gatten, das kann man sich bequem gestatten, solange man's leicht nimmt und drüber lacht. Und solange man selbst die Gesetze macht. Aber die Mutter lebt nur für das Kind und rechte Mutterliebe macht blind. Läuft kreuz und quer, vernarrt, verwirrt und hat sich am Ende doch nicht geirrt. Und ich, ihr Mädchen und ihr Frauen, lieb alle, ohne hinzuschauen. Ihr lasst mein armes Herz nicht ruhen. Das hat mit seiner Jugend zu tun. Und alte Herren und junge Triebe verirren sich im Lustpark der Liebe, vertauschen die Kleider, die Masken, den Ton. Sie tun's im frühesten Alter schon. Und bleiben respektive im Pavillon. Schluss! Schluss! War ein wenig Sinn gelegen heute Nacht in unserem Spiel? Lief es auf verrückten Wegen gar zu einem ernsten Ziel? Dann will Natur zu unserem Segen, dass wir durch Wahn zur Weisheit gehen. Und unverhofft am Ende stehen. Mir scheint, das ist der Lauf der Welt. Von Anfang bis der Vorhang fällt. Das Hörspiel brachte Der tolle Tag von Beaumarchais in der Übersetzung von Max Ophüls, für den Funk bearbeitet von P.A. Stiller. Die Personen und ihre Sprecher waren Figaro, Lothar Rollauer, Susanne, Xenia Pörtner, Bartolo, Ernst Schiffner, Marceline, Susanne Heim, Cherubin, Vera Gantner, Graf, Konrad Georg, Basilio, Nestor Xaidis, Gräfin, Margarete Spitz, Antonio, Heinz Pielbusch. Toningenieur, Ernst Becker, Schnitt, Marlies Mathis, Regieassistenz, Christa Frischkorn, Regie, Werner Hausmann.